dass diese Menschen, die diese Auffassung haben, mehrheitlich nicht in der Lage sind zu differenzieren zwischen dem Staat Israel und Personen jüdischen Glaubens. Hallo zusammen, willkommen nach Smalltalk, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Antisemitismus in Deutschland. Und zwar ausgehend durch bestimmte weltpolitische Ereignisse ist es so, dass tatsächlich dann Antisemitismus wieder in den Medien eine größere Rolle spielt in den letzten Tagen. Das heißt, durch die Entscheidung der US-Regierung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und damit dann auch den israelisch-palästinensischen Konflikt dann auch dadurch zu verschärfen, ist es auch so, dass tatsächlich dann hier in Deutschland sich das dahingehend manifestierte, dass bei Demonstrationen von Personen hauptsächlich arabischer Herkunft bzw. muslimischen Glaubens in Deutschland tatsächlich dann auch antijüdische Parolen und antiisraelische Parolen geschrien wurden, jüdische Symbole verbrannt wurden, genauso wie israelische Flaggen. Vor allem war die Demonstration in Berlin, in der Stadtmitte vor dem Brandenburger Tor, am krassesten. Es gab viele Nachweise, also zum Beispiel so eine amateurhafte Smartphone-Videoaufnahmen, die tatsächlich zeigen, dass die Demonstration äußerst antisemitisch war. Es ging sogar nicht, es ging nicht nur um Israel, es ging um Juden an sich. Die Demonstration hat die große Diskussion in der Gesellschaft ausgelöst. Es gab viele Äußerungen in der Politik und in den Medien dazu. Und wir fanden einen Artikel von einem Islamwissenschaftler sehr interessant und wollen darüber jetzt berichten. Der Artikel erschien in der Frankfurter Rundschau. Es handelt sich um den Islamwissenschaftler Abdelhakim Urgi, der auch in Freiburg in der Pädagogischen Hochschule lehrt, der sich der Ursachenforschung betrieb und sagt, dass es jetzt nicht erst durch den, womöglich in den muslimischen Bevölkerungsgruppen, nicht erst durch diesen israelisch-palästinensischen Konflikt tatsächlich zu Antisemitismus kam, sondern dass die Wurzeln des Antisemitismus in der islamischen Welt tatsächlich aus dem Islam selbst sich gegebenenfalls vielleicht auch ergeben. So zitiert er die Suren aus dem Koran. Nicht nur die Christen, sondern auch die Juden, meist als Kinder Israels bezeichnet, müssten im Alltag gemieden werden. Ihre Herzen seien verhärtet, sogar härter als die Steine. Sie hätten ihre eigenen Propheten umgebracht und den mit Gott geschlossenen Bund gebrochen. Ihnen sei nicht zu trauen, sie seien als Verräter zu betrachten. Ihnen werden Wortverdrehungen und Verfälschungen des Wortes Gottes zugeschrieben, die dadurch den Koran korrigiert würden. Sie brächten andere Menschen um ihr Geld. Außerdem zitiert Urgi den Oberrabbiner von Barcelona, Mer Bahem. Europa sei nach den dortigen Anschlägen für die Juden als Heimat verloren. Er appelliert an die jüdischen Gemeinden, nach Israel auszuwandern. Eine Aufforderung, der inzwischen viele Folge leisten. Damit schildert er auch ein weiteres Phänomen, nämlich den Exodus der Juden aus Europa, die jetzt vermehrt Europa verlassen, hauptsächlich Richtung Israel, aber auch Nordamerika. Das, was tatsächlich auch im Artikel erwähnt wird, ist, dass die Wahrnehmung der Muslime in Bezug auf sich selbst und den Judentum und Israel eher darauf hinausläuft, dass sie sich selbst als Opfer ersehen und die Juden und Israel als Täter. Diese Opferrolle wiederum hat zur Folge, dass in Bezug auf das Phänomen des Antisemitismus aus den eigenen Reihen tatsächlich dadurch auch eine größere Passivität zustande gekommen ist. Außerdem war ein Artikel von der Ausgabe der Taz sehr interessant. Da ging es um die Statistik. Laut der Taz vermeiden 70% der Juden in Deutschland erkennbare jüdische Symbole. 37% haben Angst vor körperlichen Übergriffen. 48% vermeiden aus Sicherheitsgründen bestimmte Stadtteile und 70% tragen wegen erwarteter Stigmatisierung keine äußerlich erkennbaren jüdischen Symbole. So fasst es ein Bericht im Auftrag des vom Bundestag berufenen unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus zusammen. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland äußerte sich dann auch in Bezug auf diese Tendenzen kritisch und rief die muslimischen Verbände dazu auf, aktiver zu werden. Das heißt, Josef Schuster, der Zentralratspräsident, hat dann diese Kritik geäußert. Er kenne dann auch hier eine gewisse Passivität der Verbände und sagt dann auch, dass im Grunde genommen die Verbände auch in Deutschland, die muslimischen Verbände in Deutschland, die Aufgabe hätten, tatsächlich die gemeinsamen, für die gesamte deutsche Gesellschaft gültigen Wertvorstellungen und Werte tatsächlich auch innerhalb ihrer Gemeinden weiterzutragen, zu vermitteln und zu lehren. Ja, Gustavo, ich fand wirklich krass, was in Berlin passierte. Die Demo und diese Ausrufe, Antisemitismus, also purer Antisemitismus. Es macht mir wirklich Sorgen, dass sowas passiert und dass es meiner Meinung nach zu tolerant wahrgenommen wird. Das sehen wir zum Beispiel bei der Reaktion der Berliner Politikerin Hebli. Sie hat wirklich 2 Tage mit der Antwort gewartet. Und dann ging es in dieser Antwort um einen Arbeitskreis, den sie gründen möchten und der dieses Problem irgendwie lösen sollte. Ja, für mich war es ziemlich wischiwaschi, aber ist nur meine Meinung. Also ich weiß nicht, also das, was jetzt tatsächlich dann auch debattiert wird, ist, dass Antisemitismus nicht nur ein Phänomen eines bestimmten politischen Spektrums ist, sondern auch andere Ursachen hat und auch andere Bevölkerungsgruppen betrifft. Das heißt also, wir sehen hier nicht nur Rechtsextremismus ist für Antisemitismus in Deutschland prägend, sondern auch andere Konstellationen und andere Bevölkerungsgruppen und Glaubensvorstellungen. Das heißt also, dass wir Antisemitismus als Phänomen nicht monokausal betrachten sollten, sondern dass es sehr, sehr viele Quellen des Antisemitismus in unserem Land gibt. Laut den Schilderungen, die wir zitiert haben, ist es so, dass mitunter auch das Ganze aus den Glaubensvorstellungen heraus resultieren kann. Und das bedeutet ja, das heißt also eine weitere Quelle des Antisemitismus, das erstmalig tatsächlich dann auch vielleicht eine größere Plattform wiederfindet hinsichtlich der Debatte darüber. Das heißt, ansonsten sagte man ja nur, Antisemitismus sei nur ein rein politisches Problem. Ja, wir spüren eine gewisse Ratlosigkeit der Politik bezüglich dieses Problems. Und wie siehst du die Zukunft? Wird es sich dann weiterentwickeln? Wird Antisemitismus steigen, vor allem in den bestimmten Milieus, nämlich muslimischen Milieus? Oder wird das irgendwo doch behoben und Kompromisse werden gefunden? Nein, denn solange der israelisch-arabische Konflikt fortbesteht, und solange Menschen, auch hier in Europa, aus muslimischen Milieus, auf diese Art und Weise aufwachsen, dass Israel und die Juden Schuld an Leiden von, in Anführungsstrichen, Glaubensbrüdern sei, und dass das von Generation zu Generation dann faktisch vererbt wird in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, wird es nicht abnehmen. Das heißt also, ich denke, dass das sehr stark gekoppelt ist am israelisch-arabischen Konflikt, dass diese Menschen, die diese Auffassung haben, mehrheitlich nicht in der Lage sind zu differenzieren zwischen dem Staat Israel und Personen jüdischen Glaubens. Die meisten Juden leben ja auch nicht in Israel, sind keine israelischen Staatsbürger, haben auch mit dem israelisch-arabischen Konflikt nichts direkt zu tun oder überhaupt nichts zu tun. Und hier gibt es ein Problem der Differenzierung. Das heißt also, diese Personengruppen differenzieren nicht zwischen den Deutschen, den britischen, den kanadischen, den marokkanischen Juden, der auch außerhalb Israels lebt, nie in Israel sich aufhielt, keine Bindungen zu dem Land hat, und Israel als in Anführungsstrichen jüdischen Staat. Und dieses Problem wird nicht abnehmen, sondern solange dieser Konflikt besteht, wird es nach wie vor präsent sein. Ja, ziemlich düstere Prognose. Aber was denkt ihr? Wird das Problem vom Antisemitismus in Deutschland und Europa irgendwie gelöst? Oder denkt ihr, dass solange sich die weltpolitische Lage nicht ändert, sich auch am Phänomen Antisemitismus in bestimmten Bevölkerungsgruppen nichts ändern wird? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content richtig gefällt, dann könnt ihr uns gerne unterstützen. Die Links zum Patreon, PayPal und Bitcoins sind in der Beschreibung. Danke und ciao. Danke und ciao.